marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try and you will only come to this conclusion, love and marriage. HR3 Club Night, heute mit L. von Blau. Oh,

to feel when the music starts to move. Rhythm of the music and the body start to move. The We'll be right back.

Konstablerwache. Kunstkamp-Klaverre. Nächste Station, Konstablerwache. Wie schnell brauchst du, hä? Weißt du, ich gebe dir korrekt wie immer, weißt du, ihr Frank von Konstablerwache, weißt du, ist korrekt, die Atmosphäre, weißt du, korrekt. Ich gebe korrekt, weißt du, immer meine Top, immer korrekt, weißt du. Ja, ich gebe dir korrekt 150. Für korrekt, weißt du, Frankfurt immer korrekt. Viel Frauen, weißt du, ich kann so bleiben. Ich sechs Jahre lang, weißt du, noch keine Zeit, wo er lang. Wenn ich hier, ich bin korrekt, dann weißt du. Wie kann ich, wie hasch ich, weißt du, immer korrekt. Ich bin korrekt, 150, nein, immer korrekt. Nächste Station, Konstablerwache. Es folgt die Durchsage. We'll be right back. Samstagabend legen die populärsten DJs Hessen live aus dem Hessischen Rundfunk auf. Heute mit Thorsten Fenzlau aus dem Doingway Frankfurt. Club Night, wenn ihr uns anrufen wollt, die Telefonnummer ist 069-155-691, 069-155-691. Das Stück, was hier läuft, ist Mental Generation, HP Del Mar. should be a fool, 28 degrees. But the mellowness keeps me so cool. Cafe Del Mar, this is the place I've searched for. Feels like I'm flying, no thing to die for. The heart of the island, it beats at heart, but still silent. The waves turn red in the sun, damn night for angels and now I'm in the front down. Fill up your mouth, but it's full of happiness. The fun of a good time, paired up sadness. Breaks the barrier to a dream and paired out so close, it's hard to understand. Watching the bows of Calabas roll so smoothly, no need to grasp. Just wanna feel this forever and deep, may pass me, and I'm a dream away. Stay on me. Achtung! Hier spricht Alexander Abraham von Klangberg. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Thorsten Fenzlau hat das Foyer des Hessischen Rundfunks erreicht. HR3 Club Night. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ja, das ist die neue Out of the Ordinary. Da werden sich jede Menge Leute aufregen. Ist auch bewusst so gemacht. Omnibus. Omnibus. Scheißegal, jetzt fahr ich ab. Aber nicht immer. Grüße nach Alsfeld. Motherfuckers. Thank you.

Ja, das ist Public Art. I wanna feel the music. HR3 Club Night. Mit Thorsten Fenslow. Let's do it.

Thank you. Finally, we've got a new toy. Now listen to the sound of the ground tube.